Der Held nach dem Mut der Moskauer Bevölkerung, mein Thomas Kielinger, habe seine erste Feuerprobe in der Hauptstadt der alten Orthodoxie bestanden. In der Sowjetunion gibt es inzwischen erste verfassungsverbriefte Rechte, die nicht mehr übersehen werden könnten. Weiterlesen Sie im Rheinischen Merkur. Welche Bilder, welche Bewegungsabläufe, welche Würde des einfachen Menschen im Zusammenprall mit den rohen Kräften metallener Abschreckung. Gegen die Legitimität gewählter Volksvertreter mussten die Panzer auf der Strecke bleiben. In diesem Bild liegt die Essenz jenes revolutionären Wandels, der die Welt seit 2 Jahren in Atem hält. In 3 Tagen dieser Woche hat sich die Demokratie in Städten wie Moskau und Leningrad mit der Aura der Majestät umgeben. Sie wurde unantastbar. Wir wissen noch zu wenig über die wahren Hintergründe eines Putsches, dem die Nerven und die Normen versagte, zu wenig, warum KGB-Chef Kutschkow seinen eigenen Befehl zum Sturm auf das Gebäude des russischen Parlaments rückgängig machte. Aber so viel ist gewiss, kein Platz des himmlischen Friedens bot sich den Verrätern, kein freies Schussfeld, wo allein die Waffen zu entscheiden gehabt hätten gegen hilflose Demonstranten wie im Juni 1989 in Peking. Der Platz, den die Usurpatoren zu besetzen hofften, war schon besetzt. Kein Vakuum der Macht winkte ihnen. Hunderttausende von Menschen, um die Verfassung und den vom Volk gewählten Präsidenten Jelzin versammelt, sind respekterheischender als alle Waffensysteme politischer Usurpatoren. Sie zersetzten deren Willen. Für Thomas Kielinger läuft die Geschichte nun auf Boris Jelzin zu. Dies müsse auch Michail Gorbatschow wissen, der Wegbereiter der Revolution, zitieren. Inzwischen ist Boris Jelzin der erste in geheimer Wahl vom Volke erkorene Präsident Russlands, während Gorbatschow als sowjetischer Präsident vom obersten Sowjet gewählt wurde, in dem ein nicht legitimierter, weil lediglich von der Partei bestellter Block von Stimmen seine Kandidatur entschied. Er genießt mithin einen geringeren Status der Legitimität als sein einziges Ziehkind Jelzin, dessen Wahl im Juni 1991 dürfte die eigentliche Wendemarke in der jüngsten sowjetischen Geschichte markieren, eine rettende Zäsur auch für Michail Gorbatschow, die sich jetzt herausstellt. Nach 6 Jahren an der Macht hatte Gorbatschow seinen Kredit bei den breiten Massen so gut wie verspielt. Dafür sorgte auch die von ihm entfesselte Glasnost, die schonungslos, wie es der öffentlichen Debatte frommt, über seine Schwächen zu Gericht sah. Kielinger rechnet zu Gorbatschows Schwächen seine Personalentscheidungen, seinen Zickzackkurs zwischen Entschlossenheit und Zaudern, was vor allem der Wirtschaft des Landes zum Schaden gereichte. Zur Masse der Probleme zählen natürlich auch die abtrünnigen Republiken, die baltischen Länder etwa, die nun offenbar nicht mehr zu halten sind. Umso gespannter kann man auf die Neuverhandlung des Unionsvertrages warten, die ja nun ansteht. Noch einmal Kielinger zitiert. Würden sich Jelzin und Gorbatschow in diesem Kardinalpunkt rasch einig, so wäre die Entlassung des Baltikums aus der Union nicht nur ein logischer, sondern auch ein hilfreicher Schritt. Nichts könnte den neuen, alten Herrschern in Moskau mehr Ansehen im Ausland verschaffen, als wenn sie das Prinzip der Selbstbestimmung ohne Wenn und Aber zur Geltung brächten. Die Republiken der Union in ein neues Konkurrenzverhältnis zu entlassen, in welchem alle Formen der Beziehungen von völliger Eigenständigkeit bis zu der im Unionsvertrag festgelegten Bundesstaatlichkeit vorkämen, würde einen tiefgreifenden Wirtschaftsaufbruch zur Folge haben, ein Elixier für das bisher jedem Wettbewerb entzogene sowjetische System. So viel von Thomas Kielinger und so viel aus dem Rheinischen Merkur. Die Karikatur im deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt zeigt einen umgestürzten Panzer, darauf das Volk nach Demokratie und Freiheit rufend. Ganz oben das Volk, so auch die Überschrift über den Leitartikel von Günter Geschke. In 6 Jahren Glasnost, meint er, hätten die Bürger der Sowjetunion die demokratische Lektion gelernt. Begeistert schreibt der Autor: Welch eine Wende!